Andacht vom 7.04.2021, Reinhard Hirtler. Abba, Vater. Ich schlief sehr gut. Ich habe letzte Nacht etwas erlebt, was ich bisher nur 3 oder 4 Mal in meinem Leben erlebt habe. Ich schlief, ich träumte nicht und Gott sprach im Schlaf zu mir. Oh, das ist so süß und wunderbar. Gott sprach zu mir, meine wahren Kinder müssen innerlich leben und nicht äußerlich, denn der Heilige Geist lebt innen und nicht außen. Schaut in Galater 4,6. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Der ruft, Abba, Papa. Abba ist kein griechisches Wort. Es ist hebräisch, aber es drückt eine sehr tiefe Intimität aus. Sklaven durften dieses Wort nie verwenden. Es ist ein ganz besonderes Wort, wie ein Kleinkinderwort, wie Papa, Papa, Papa, so wie ein kleines Kind plappert. Das beste Beispiel für mich ist der kleine einjährige Miguel von Vinicius. Er plappert dauernd vor sich hin. Oft sagt er vertrauensvoll, Papa, Papa, Papa. Der Geist Jesu ist aus deinem Herzen heraus ständig damit beschäftigt, dich mit Gott zu verbinden. Es geht ununterbrochen um die Beziehung zum Vater. Wir können nicht vaterlos leben. Wer versucht, vaterlos zu leben, dessen Leben ist von Anfang bis Ende dadurch beeinträchtigt. Wenn du dahin kommst, dass Gott dein Vater ist, wird sich dein Leben verändern. Gott ist dein liebender Vater. Er kann für dich nicht mehr tun. Er hat bereits alles am Kreuz getan. Sein Geist lebt in dir und ruft ständig für dich zum Vater. Wo ist der Geist in dir? Es ist etwas im Herzen, das dauernd sagt, Gott, mein Papa. Und Gott antwortet ständig, mein geliebtes Kind. Warum ist es so schwer für uns, mit dem liebenden Vater in Beziehung zu treten? Gott sagt, meine Kinder müssen lernen, innerlich zu leben und nicht äußerlich. Wir versuchen oftmals von anderen Menschen oder Dingen etwas zu bekommen, was uns nur Gott geben kann. Dann sind wir enttäuscht. Das ist ein Problem. Das andere Problem ist, dass wir nicht auf unser Herz achten. Wir reden und reden, anstatt zu horchen. Denkst du nicht, dass dein Herz wichtig ist? Unsere Herzen werden gefüllt mit allem Möglichen und die Stimme des Vaters wird immer leiser. Gott wird nicht schreien, er wird immer dich und deinen freien Willen respektieren. Es ist so wichtig, wie wir aufwachen und dass wir in dieser Vaterverbindung leben. Was hat der neue Bund getan? Er hat uns ein neues Herz gegeben. Deshalb ist alles von Herz zu Herz. Mein Herz ruft, mein Vater. Gottes Herz ruft, mein Kind. Deshalb müssen wir im Innern leben und nicht im Äußeren. Das Äußere ist nicht mehr wichtig, auch die religiösen äußeren Dinge nicht. Schau in den Kontext. Galater 4,1. Nepios bedeutet Kind. Wenn wir Kinder sind, sind wir auf den Vater angewiesen. Dann nehmen wir alles an, was der gute Vater uns gibt. Wenn wir wie Erben leben, sind wir wie Sklaven. Wir bitten um Dinge, die wir bereits haben. Wir nehmen nichts an. Wenn du Gottes Erbe bist, kannst du nicht einfach alles haben. Dann musst du bitten, wenn du etwas haben willst. Bist du dann wirklich Erbe? Nein, denn innerlich lebst du immer noch wie ein Sklave. Schau, Gott hat die Menschen äußerlich alle gerufen als seine Kinder. Als ich heute aufwachte, war diese Frage in mir: Wie weiß ich, ob ich ein kleines Kind bin, das wie ein Sklave leben muss, oder ob ich ein geistliches Kind bin? Es gibt im Griechischen drei Wörter für Kind: Nepios, Teknon und Hyos. Hyios. Galater 4,2: Es steht unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Zeit. Hör zu. Der Moment, in dem du ein Christ wirst, ein Kind Gottes, ab da hängt es nicht mehr von dir ab, wann du ein erwachsenes Kind Gottes wirst. Schau in Vers 3. Ebenso waren auch wir, als wir noch unmündig waren, den Grundsätzen der Welt als Knechte unterworfen. Jesus kam vom Himmel auf die Erde als Mensch, um uns zu erlösen und zu adoptieren als Kinder. Vers 5. Er kaufte die, welche unter dem Gesetz waren, los, damit wir die heilige Adoption als Söhne empfangen. Solange du als Sklave lebst, wirst du das nicht erlangen, denn du lebst unter dem Gesetz, nicht unter der Gnade. Deshalb bringt uns ein Lebensstil unter dem Gesetz nicht weiter. Ich lese die Bibel jeden Tag so lang. Ich habe so intensiv gebetet und Gott hat mir nicht geantwortet. Ich bin ein guter Mensch, weil ich das befolge und jenes nicht tue. Weltliche Musik ist nicht gut. Man darf kein Bier trinken. Und so weiter. Für mich ist das eigentlich schon wieder lustig. Aber es tut mir auch sehr leid für solche Menschen. Solche Menschen können gar nicht im Frieden Gottes und in seiner Ruhe leben. Unser Problem ist, dass wir immer noch nach unseren eigenen Vorstellungen und Gesetzen leben. Ich tue und Gott antwortet: Nein, nein, nein, tausendmal nein. Gott antwortet auf dein Herz. In deinem Herzen ist ununterbrochen etwas, das nach Gott als Vater ruft, und Gott antwortet. Lass den Schrei deines Herzens ständig zu ihm steigen und erwarte darauf seine Antwort. Ich sage euch, es gibt viel Musik, die weltlich genannt wird, und sie ist nicht schlecht. Und es gibt viel Musik in der Kirche, die richtig schlecht ist. Ich möchte, dass ihr heute etwas versteht. Du wirst keine Intimität erleben, wenn du sie nicht aus deinem Herzen heraus lebst. Verbinde dich mit Gott von Herz zu Herz. Dazu brauchst du nur dem Schrei, der bereits in deinem Herzen ist, erlauben, dass er lauter wird. Hier in Römer 8,15: Ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, sondern ihr habt den Geist der Adoption als Söhne, also den Geist der Sohnschaft, empfangen, damit wir rufen: Abba, Papa. Gott hat uns als geliebte Kinder adoptiert. Der Geist bezeugt uns, dass wir Kinder Gottes sind. Das steht in Vers 16. Hier ist das Wort für Kind nicht das gleiche wie in Galater 4. Hier steht Nepios, nicht Nepios, sondern Dekna. Das bedeutet Nachkomme, wahre Kinder. Innerlich im Menschen gibt es einen Schrei, der Gott als guten Vater anspricht. Dieses Problem kannst du nicht äußerlich anbacken. Du wirst im Menschen keinen solchen Vater finden. Spirituelle Väter sind in dieser Hinsicht keine gute Erfindung. Gott in seiner Gnade hat mir 30 spirituelle Kinder gegeben. Aber ich würde nie erlauben, dass diese Kinder mich zu dem Vater machen, der nur der Vater im Himmel ist. Ich erlaube nicht, dass sie mich ersetzen für Abba. auch wenn sie wie Kinder sind für mich, ist es am wesentlichsten für sie, dass sie sich selbst mit dem Papa im Himmel verbinden. Solange du äußerlich versuchst, diese Beziehung aufzubauen, wirst du enttäuscht werden. Dein Pastor, dein Ehemann, sie können dir das nicht geben. Bibel lesen oder mehr beten kann dir das nicht geben. Solange du äußerlich nach dem Papa suchst, wird der Schrei nach dem Abba in dir verstummen. Wir müssen lernen, innerlich zu leben. Lernt, in eurem Herz zu leben. Wie wird man geistlich erwachsen? Schaut in Vers 14. Alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Das griechische Wort ist Hyos, ein erwachsenes Kind. Der nächste Satz beschreibt die wunderbare Adoption, aufgrund derer wir rufen Abba, Vater. Gott sagte zu mir im Schlaf, meine Kinder müssen lernen, innerlich zu leben und nicht äußerlich. Ich muss euch etwas sagen, was ich euch schon seit Jahren sagen wollte. Hört auf, euer Leben anhand von prophetischen Worten zu leben. Denn dabei versucht ihr, euch äußerlich leiten zu lassen. Aber der Heilige Geist leitet euch innerlich. Die, die vom Geist geleitet werden, nicht die, die vom Geist angetrieben werden. Paulus sagt, dass die, die vom Geist geleitet werden, frei sind. Gott tat alles für uns und wir versuchen immer wieder auf uns selbst gestützt zu leben. Ist das nicht unglaublich? Dieser Mann, jener Mensch, die Konferenz, eine Prophetie und so weiter. Ich gebe den Menschen nicht, was sie nur von Gott erhalten können. Wenn du versucht hast, dir deine Erfüllung von außerhalb zu holen, dann bereue es. Das bedeutet, ich ändere meine Haltung. Sag, Herr, ich habe es nicht verstanden. Ich habe es äußerlich versucht. Es tut mir leid. Ich nehme jetzt wahr, dass du etwas in mein Herz gelegt hast, das nach dir als Papa ruft. Ich habe das immer außerhalb gesucht. Ich will das nicht mehr machen und es tut mir leid, dass ich es überhaupt getan habe. Dann fängst du an, es innerlich zu tun. Wie? Sei still. Fang an zu hören und zu horchen. Wenn ihr Leute wüsstet, wie viel Zeit ich einfach in der Stille verbringe, ihr wärt geschockt. Aber es war sehr schwer zu lernen für mich, denn die Kirche lehrt uns immer, dass wir das tun müssen. Ich begann diese Reise vor 30 Jahren. Der Herr zeigte mir Jesaja 30, 15. In Ruhe und Umkehr werdet ihr Frieden finden. Aber ihr wolltet nicht. Ich war damals ein junger Mann, geleitet von vielen äußerlichen Aktivitäten. Gott sagte zu mir, du verbringst 2 Stunden Zeit und betest, aber du betest nicht mit mir. Wisst ihr, jeden Freitag durchwachte ich die Nacht und von 23 Uhr bis 7 Uhr betete ich. Ich war ein Gebetskämpfer, ich zog das durch. Aber Gott sagte, bring dein Herz zur Ruhe. Heute bete ich, indem ich höre. Zwischendurch rufe ich mal, Papa, Papa. Aber dann bin ich wieder still und Gott füllt mein Herz. Mach es genauso. Lass den Schrei in deinem Herzen lauter werden. Horche auf Gott. Du wirst ein Mensch werden, der innerlich lebt und nicht äußerlich. Ich kann im verrücktesten, chaotischsten, schrecklichsten Moment meines Lebens mich mit Gott verbinden. Ich habe eine Standleitung zu ihm. So steht's in der Bibel. Sei schlau und lass den Rest. Wir sind Kinder. Wir müssen nicht leisten, damit der Vater uns toll findet. Gott fragt, warum lässt du dein Herz nicht mit meinem verbinden? Lass den Geist in dir dich in die Freiheit führen. Wenn du das gelernt hast, wirst du ein erwachsenes Kind Gottes sein und dann wirst du auch das Erbe antreten können. Wenn du gelernt hast, dich mit Gott innerlich zu verbinden, wird die Welt um dich herum das sehen. Dein Leben wird Ruhe, Freude und Gelassenheit ausstrahlen, denn nun bist du mit deinem Vater im Himmel eins.